Problem. Guck auf die Schuhe aus Krokoleder. Kind, ich schlage dich nicht mit Basies, denn seit ich Millionär bin, benutze ich dafür nur noch Poloschläger. Sieh, deine Mom hat so viel Lava. Auf ihr waren schon X-Männer drauf wie auf einem Marvel-Comic-Cover. Sie ist mein bestes Pferd im Stall. Ich nehm sie durch und sie zieht sich an wie Schwermetalle. Ich leiste mir dann Kriminalverbrechen, Brillanten oder Diamanten, die funkeln wie Bergkristalle. Ich mit der Body, generier das Money, frauenfeindliches Image, du. Sie ist mich umgeben von Playboy-Bunnies am Haus, eigenes Swimmingpool. Und ich mache das Business. Finger deine Rap-Idole weg und mit Diego, der die Franz auf den Strich. Generier das illegale Money, ticket die Kilowatt, Stoff, aber die Übermacht und Rapsch, deine Bitch. Lege mir eine Bahn und liebe Gasse, den Ferrari, deine Leute machen alle sofort Platz für den Blickpro. Denn ich bin umgeben von der Boss, aber nur mit dem Beef, mit dem G, ich fliege Privatjet. Zieh mir ne Bahnflex, Kollege der Mac, von den Streets in die Charts, yes. Aber ticket trotzdem weiter Stoff an der DJs und bald die Bilder aus dem Kopf, auf dem Jeep auf den Parkdeck. Yeah, ey, der Boss, er penetriert Mütter und ist ein großer Tiger, Liebhaber wie Tierschütze. Großer Tiger, Liebhaber wie